Text 6. Sie hören an einer Universität einen Vortrag zum Thema Forschungspolitik. Sie hören den Text zweimal. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu meinem heutigen Vortrag, in dem es um Forschungspolitik in Deutschland geht. Das grundlegende Dilemma der Forschungspolitik wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts offenbar. Forschungsergebnisse lassen sich nicht vorhersagen. Und daher sind alle Versuche, die Forschung zu lenken, kontraproduktiv. So riet denn auch schon 1918 Lord Haldane der britischen Regierung dazu, die Forschung zwar zu finanzieren, sich aber aus der Frage, was mit den Geldern erforscht werden soll, herauszuhalten. Seither gilt in den westlichen Industrienationen für die Forschungsförderung das sogenannte Haldane-Prinzip. Der Staat finanziert Institutionen, die von Forschern verwaltet werden und überlässt es ihnen, über die Verwendung der Mittel zu bestimmen. Streng durchgehalten wird das Prinzip allerdings nicht. Die Regierungen aller Industrienationen fördern Forschung auch direkt, und zwar auf Gebieten, die aus politischen oder ökonomischen Gründen für besonders wichtig erachtet werden. In Deutschland ist der Bund der wichtigste Geldgeber der Forschung. Die Mittel werden sowohl themengebunden als auch ohne thematische Vorgaben vergeben und gehen an Universitäten, Forschungsorganisationen und das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das Ministerium wiederum stellt es Forschergruppen in Universitäten und Großforschungseinrichtungen, aber auch Firmen zur Verfügung. Thematisch ungebunden ist vor allem die Förderung der Universitäten und der großen Forschungsgesellschaften wie Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft oder Fraunhofer-Gesellschaft. Während die Wahl der Forschungsthemen bei den Universitäten und Großforschungseinrichtungen im Wesentlichen durch die Selbstverwaltung und damit mehr oder weniger direkt durch die Forscher selbst geregelt wird, ist die Lage bei den durch das Ministerium und die EU direkt finanzierten Projekten gänzlich anders. Das Ministerium beispielsweise fördert viele Projekte themengebunden und hat zum Beispiel derzeit Schwerpunkte in der Gesundheitsforschung, Materialtechnik und Produktionstechnik eingerichtet. Bei der Auswahl und Festlegung der Schwerpunkte stützt sich das Ministerium auf externe Berater, die sagen, was gebraucht wird und was geht. Dazu zählen Forscher ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen, Verbände, aber auch zum Beispiel Krankenkassen und Kliniken. Die Schwerpunkte werden dort gesetzt, wo das Ministerium dann gesellschaftlichen Bedarf und ein öffentliches ebenso wie volkswirtschaftliches Interesse sieht. Die Projektförderung des Bundesforschungsministeriums und der EU hat in den letzten Jahren mehr und mehr den Schwerpunkt auf Innovation gelegt, das heißt auf Forschungsprojekte, von denen erwartet wird, dass sie sich möglichst schnell kommerzialisieren lassen. Hintergrund dieser Forschungspolitik ist das ehrgeizige Ziel der sogenannten Lissabon-Strategie. Die EU soll bis 2010 der wettbewerbsfähigste und dynamischste Wirtschaftsraum der Welt werden und damit Vorbild für den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fortschritt in der Welt sein. Dahinter steht die Vorstellung, dass Europas Grundlagenforschung exzellent, wenn nicht sogar Weltspitze ist, dass es aber paradoxerweise daran mangelt, diesen Vorsprung in Produkte und Dienstleistungen zu verwandeln. Dieses sogenannte europäische Paradox soll überwunden werden, indem gezielt in Technologietransfer, das heißt die Überführung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in Produkte investiert wird. Doch bislang ist die Initiative nicht erfolgreich. Hauptursache für die Misere: Es mangelt ganz einfach an der Umsetzung der ehrgeizigen Vorgaben in den meisten Mitgliedstaaten. Weiterhin unbeantwortet bleibt die Frage, wo Spitzenforschung stattfinden soll. Manche Wissenschaftler und Forschungspolitiker plädieren dafür, die Universitäten zu reformieren und zu nahezu reinen Bildungseinrichtungen zu machen, während Forschung dann vorwiegend in Einrichtungen wie den Max-Planck-Instituten und anderen reinen Forschungsinstituten stattfinden würde. Dafür spricht, dass brillante Forscher nicht notwendigerweise über hervorragende didaktische Fähigkeiten verfügen und umgekehrt. Dagegen spricht allerdings, dass Studenten der Forschungsalltag bei einer Trennung von Forschung und Lehre zumindest im Grundstudium verschlossen bliebe und es schwierig wäre, forscherische Begabung zu erkennen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.